Streicht die Vaterstaat für Verfolgung und Repression. Das hält uns die Feigen vom Hals, die Halben fliehen schon. Und übrig bleibt der harte Kern nationaler Widerstand. Radikal, fundamental, außer Rand und Band. Gewalt wird, wenn der Kopf ab ist. Gewalt wird, wenn der Kopf ab ist. Rückschläge und Niederlage können unsere Wut nicht dämpfen. Wir hocken nicht da und jammern rum, wir gerade nicht mehr kämpfen. Noch regiert der Leviathan, noch Babylon befallen. Und als deiner Vorgeschmack soll ihr Lieder schallen. Gewalt wird, wenn der Kopf ab ist. Gewalt wird, wenn der Kopf ab ist. Let's go!